Das ist Joker aus dem Erzgebirge in Deutschland. Und das ist Joker aus dem Erzgebirge in Deutschland. Und das ist Joker aus dem Erzgebirge in Deutschland. Und das ist Joker aus dem Erzgebirge in Deutschland. Blattbögen, extra starkes Essig, Salzfeuer, halb voll mit Kokainbeeren, zwei Beutel Gras, fünf Löschblattbögen, extra starkes Essig, Salzstreuer, halb voll mit Kokainbeeren, zwei Beutel Gras, fünf Löschblattbögen, extra starkes Essig, Salzfeuer, halb voll, Kokain werden zwei Beutel Gras. Gang,

We'll be right back. Fuck. Wo so dermaßen Christel. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen im Viereck. Oh my God. Elementarste Differenzierungsvermögen zwischen Leben und Tod, zwischen Gut und Böse, Recht oder Unrecht. Ich traf auf ein sechsjähriges Kind mit einem blassen, farblosen, emotionslosen Blick. Ich habe 8 Jahre lang versucht, in Kontakt zu kommen, dann nochmal 7 Jahre, um zu verhindern, dass ich jemals wieder auf meinen Weg setze. Ich wusste zu tun, was ich in der Sitzung ausdrücke. Anzubrennen den Kopf ab! also brenn den Club ab! Also brenn den Club ab! Thank you. I hear some distortion in my head. I hear some distortion in my headphone. I hear some distortion in my headphone. Back. Das ist Fledermaus.